Jetzt mit Pastor Joseph Prince. You know, people. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du und dein Haus werden gerettet werden. Und dein Haus, in diesen drei Worten liegt viel Macht. Gottes Wort steht dahinter. Es bedeutet nicht, dass sie automatisch gerettet werden. Aber weil sie gerettet sind, weil sie wiedergeboren sind, hat Gott Zugang zu ihrer Familie und zu ihrem Haus. Und sie werden oft erleben, dass Familienmitglieder, die nicht gerettet sind, wegen ihnen beschützt werden. Sie reisen und Gott bewahrt sie. Gott schützt sie, Gott segnet sie. Es geschieht ihnen nichts Schlimmes wegen ihnen. Ich zweifle kein bisschen an diesen Dingen. Und Gott wartet bis zum richtigen Zeitpunkt, wenn wir dafür beten, dass jemand gerettet wird. Wir können niemandes Rettung erzwingen. Aber wenn wir für sie beten, dann schafft Gott Situationen oder Umstände, die es ihnen leicht machen, Jesus anzunehmen. Gott weiß es genau. Gott hat uns alle geschaffen und weiß genau, wie unser Herz aussieht und welcher Schlüssel dieses Herz öffnen wird. Amen. Gott kennt unsere Liebessprache. Preis den Herrn. Ihr Gebet wird für diese Situation sorgen. Und Freunde, wir müssen beten. Wir müssen Gott um die Dinge bitten, die wir so oft aus eigener Kraft bewirken wollen. Wir strengen uns so sehr an, mit unseren Kindern, im Beruf und mit den täglichen Anforderungen des Lebens. Es gibt einen Gott, der sie liebt. Es gibt einen Gott, der über ihnen wacht. Aber dieser Gott wird ihnen seine Macht nicht aufzwingen. Er wird nicht einfach eingreifen und ihnen helfen. Denn wenn Gott das tun würde, hätte Gott Adam daran gehindert, die Frucht vom Baum zu essen. Aber das hat Gott nicht getan. Warum? Weil er uns einen freien Willen gegeben hat. Und weil er nicht eingreifen wird, wenn sie nicht darum bitten. Und das nennen wir Gebet. Reden mit Gott. Nennen sie es, wie sie wollen, aber das ist Gebet. Und es bewirkt, dass Gott in ihrem Leben handelt. Diese Erde wurde den Menschen gegeben. Aber der Mensch unterwarf sich einem bösen Geist, dem Teufel. Der Teufel herrscht also nun über die Erde. Doch seine Herrschaft wird ein Ende haben. Jesus Christus, der rechtmäßige Besitzer der Erde, kommt wieder. Amen. Und wenn er zurückkommt, gibt es kein Gebet mehr, sondern nur noch Anbetung. Warum? Weil wir dann Gott um nichts mehr auf dieser Erde bitten müssen. Auf dieser Seite des Himmels hat Gott einen Bund mit uns geschlossen. Sagen Sie Bund. Ich habe das immer so erklärt. Eigentlich nimmt es zu viel Zeit von dem weg, was Gott uns heute sagen möchte. Aber ich habe es immer so erklärt. Wenn ich jemandem einen Schlüssel gebe und diese Person den Schlüssel an jemand anderen weitergibt, hat nun der andere den Schlüssel. Und es hängt davon ab, ob ich ihn ihm nur ausgeliehen habe, dann kann ich ihn mir wiederholen, oder ob ich ihn ihm geschenkt habe, denn dann kann ich das nicht. Wenn ich ihm den Schlüssel zu meinem Haus schenke und er den Schlüssel an jemanden weitergibt, der betrunken ist oder drogenabhängig, unverantwortlich, dann kann der mein Haus verwüsten. Aber er kann den Schlüssel weitergeben, an wen er will. Ich habe ihn ihm ja geschenkt. Adam hat also den Schlüssel für die Erde, den Gott ihm gegeben hat, an den Teufel weitergegeben. So konnte der Teufel Krankheit, Armut, Herzschmerz und Unterdrückung auf die Erde bringen. Keine der Tränen, die hier vergossen werden, kommt von Gott. Ob Tränen des Schmerzes, des Kummers oder des zerbrochenen Herzens, dahinter steht nie Gott. Selbst der Tod kommt nicht von ihm. Bevor Adam sündigte, gab es keinen Tod. Der Teufel hat also den Schlüssel. Und dann geschah Folgendes. Gott hatte den Schlüssel einem Menschen gegeben. Es musste also ein Mensch sein, der den Schlüssel zurückholte. Also sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Damals haben sie für vieles gebetet, aber manchmal gab es ein Hindernis. Und sie konnten das Hindernis nicht beseitigen, weil der Teufel ihre Gebete behinderte. Aber dann kam Jesus als Mensch. Ein Mensch hatte den Schlüssel weggegeben, also musste ihn ein Mensch zurückholen. Und sie kennen die Geschichte vom Kreuz, von seinem Tod und seiner Auferstehung. Jesus hat den Schlüssel zurückgeholt. Halleluja! Am Kreuz hat er alles vollbracht. Er hat all unsere Sünden getragen und ausgelöscht. Das Gericht Gottes traf ihn. Es sollte eigentlich sie und mich und unsere Kinder treffen. Doch am Kreuz wurden alle Forderungen Gottes erfüllt und Satan und seine Kohorten wurden vollständig vernichtet. Amen. Und dann sagte Jesus zur Gemeinde: Siehe, ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Wer hat also jetzt die Schlüssel? Jesus. Jesus sagt: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Geht darum hin. Das darum bezieht sich auf die Aussage davor. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Geht darum hin. Wenn Sie also hingehen, um die gute Nachricht zu verkünden, dann denken Sie daran, dass der ganze Himmel hinter Ihnen steht. Sie können im Namen von Jesus sprechen. Wenn Satan Ihnen ein Hindernis in den Weg legt oder versucht, Ihrem Kind zu schaden oder Ähnliches, dann gebrauchen Sie den Namen Jesus. Sagen Sie im Namen von Jesus. Amen. Wenn ein Mann einen Scheck über 1 Million Dollar ausstellt und ihnen gibt, dann freuen sie sich zuerst ein bisschen. Aber dann fragen sie sich, ist er auch gedeckt? Denn alles hängt davon ab, wie viel Macht hinter dem Namen der Person steht, die den Scheck unterschrieben hat. Und wie viel Macht steht hinter dem Namen Jesus? Alle Macht im Himmel und auf Erden. Das war gerade eine ganze Predigt in 5 Minuten, preist Gott. Wenn wir beten, nehmen wir also unseren Platz ein und gebrauchen unsere Autorität als Vollstrecker und Gottes Botschafter auf dieser Erde, indem wir für andere beten. Manche Leute sagen: Ich weiß auch nicht, ich fühle mich so bedrückt, ich kann nicht richtig zuhören. Sagen sie: Hindernis, geh weg, im Namen von Jesus. Amen. So beten wir auch bei Krankheiten und Leiden. Wir gebrauchen den Namen von Jesus. Wir sind nicht die Heiler, sondern er. Aber wir sind bevollmächtigt und gesandt. Wir sind ermächtigt, seinen Namen gegen jedes Hindernis, jeden Widerstand, jeden Fluch oder jede Krankheit auf dieser Seite des Himmels einzusetzen. Denn auf der anderen Seite müssen wir den Namen von Jesus nicht mehr benutzen. Nur auf dieser Seite. Wenn ein kleiner Polizist einem 3-Tonner gegenübersteht, muss der Polizist nur die Hand heben. Dann muss der LKW anhalten, obwohl er stärker ist als der Polizist. Warum? Weil der Polizist Autorität hat und sagt: Halt, im Namen des Gesetzes. Er steht nicht nur für sich dort. Hinter ihm steht die ganze Exekutivgewalt des Landes. Amen. Die gesamte Polizei und das ganze Waffenarsenal, das der Mensch von heute besitzt, um die Straßen zu sichern. Er verfügt über das alles. Wenn er seine Hand hebt, tut er das also mit Autorität. Amen. Und Jesus sagt: Ich gebe euch Macht. Er sagte zu seinen Jüngern: Ich gebe euch Macht über alle Mächte des Feindes. So steht es in unseren Übersetzungen. Aber auf Griechisch steht da eigentlich: Ich gebe euch Autorität über alle Dynamis des Feindes. Wissen Sie, was größer ist? Autorität. Der 3-Tonner hat Dynamis, Kraft wie Dynamit. Er ist voller Kraft. Er kann jeden überfahren. Aber der kleine Polizist hat die Autorität. Es kommt also nicht darauf an, wie viel Kraft der Dämon oder die Krankheit hat. Sie haben im Namen von Jesus Autorität. Gebrauchen Sie sie. Selbst wenn Sie nur einen Pickel haben, verfluchen Sie ihn im Namen von Jesus. Sprechen Sie zu Ihrem Körper. Sagen Sie: Blutdruck, geh im Namen von Jesus herunter. Knie, sei geheilt im Namen von Jesus. Schmerz, entwurzle dich im Namen von Jesus und verpflanze dich ins Meer. Und alle Leute sagen: Amen. Ich möchte Ihnen zeigen, wie sich Menschenleben durch unsere Predigten, die auf der ganzen Welt ausgestrahlt worden sind, verändert haben. Diese Zeugnisse kommen aus der ganzen Welt. Und ich lese sie nicht nur vor, damit wir uns darüber freuen. Nein, vielleicht hört mir gerade jemand zu und sagt sich: Hey, ich mache gerade genau das Gleiche durch. Das macht mir Hoffnung. Wenn wir uns die junge Generation von heute anschauen, könnte man die Hoffnung verlieren. Kürzlich habe ich von jemandem aus Übersee gehört, der gesagt hat: Das Schulsystem ist furchtbar. Und dann habe ich in der Zeitung gelesen, dass 9 von 10 Teenagern, 9 von 10, junge Teenager wohlgemerkt, Pornografie konsumieren. Meistens auf dem Smartphone. In einem anderen Zeitungsbericht habe ich gelesen, dass Eltern, die von der Schule damit konfrontiert wurden, gesagt haben: Na und? Er wird eben erwachsen. Die meisten machen ihre ersten Erfahrungen mit den DVDs oder Filmen des Vaters. Der Vater wusste nicht, dass sie sich das anschauen. Der Einfluss, den wir auf unsere Kinder haben, ist also sehr wichtig. Aber viele Eltern sagen, das kann man nicht ändern, was sollen wir machen? Die Welt ist heute nun mal so und die Videos sind nun mal überall. Aber ich sage Ihnen, Gott berührt die junge Generation. Wir hören nur nie davon, weil man es nicht in den Medien zeigt. Der Teufel will immer nur das Schlechte zeigen und das führt zu negativem Denken. Das Schlechte wird für die Leute zum Vorbild. Und sie ahmen böse Absichten nach. Schlimme Nachrichten kommen besser an. Vergessen Sie das nie. Fragen Sie sich einmal, warum manche Nachrichten gebracht werden, die eigentlich nicht so wichtig sind. Zum Beispiel, wenn irgendwo etwas mit einem Pastor passiert ist. Wenn es stimmt, verstehe ich es ja. Aber wenn es nicht stimmt, bringen Sie es doch nur, um Streit zu entfachen. Nicht wahr? Denn so bekommt man Aufmerksamkeit. Verstehen Sie? Wo hören wir schon gute Nachrichten? Stellen Sie sich einen Fernsehsender vor, der gute Nachrichten heißt. Oder dass in den Nachrichten kommt, dass heute 345.000 Flugzeuge sicher gelandet sind. Kein einziger Unfall. Wow. Wow. Holt die Cola raus. Eine Cola Zero, bitte. Coke Zero, please. Ist das nicht ein Grund zum Feiern? Amen. Oh, das kam gerade rein. 4,5 Millionen Ehen in Singapur sind noch intakt. Still intact. Going strong. In bester Ordnung. Amen. Es wird Zeit für gute Nachrichten. Wissen Sie, was im Buch der Sprüche steht? Das Wort Gottes im Buch der Sprüche ist ein Wort der Weisheit. Es sagt, dass gute Botschaften die Knochen stärken. Viele haben heute ein Problem mit Osteoporose, bei der die Knochen schrumpfen. Erinnern Sie sich an Ihren Vater, als er noch jünger war? Er sah damals viel größer aus. Das liegt nicht nur daran, dass sie klein waren. Wenn Menschen älter werden, schrumpfen sie tatsächlich wegen ihrer Knochen. Aber in der Bibel steht, dass Gott unsere Knochen stärkt. Wissen Sie, was Ihre Knochen stärkt? Eine gute Botschaft. Gute Nachrichten stärken die Knochen. Aber wo finden wir gute Nachrichten? Wir hören die ganze Zeit nur schlechte Nachrichten. Wenn es stimmt, dass gute Nachrichten die Knochen stärken, was tun dann wohl schlechte? Einer von fünf Leuten in Singapur bekommt es im Alter von... Ich sage Ihnen das Alter lieber nicht. Wir hören fast nie gute Nachrichten. Suchen wir also nach guten Nachrichten. Das Evangelium ist eine gute Nachricht. Denken Sie also nicht nur daran, dass viele junge Menschen da draußen verloren sind, weil 9 von 10 Pornografie konsumieren. Warum ist Pornografie schlecht, Pastor Prince? Sie ist schlecht, weil sie Frauen zu Objekten macht. Und Frauen sind keine Objekte. Übrigens wurde Sex nicht vom Teufel geschaffen. Sex wurde von Gott geschaffen. In der Ehe hat man großartigen Sex. Außerhalb der Ehe hat man nur minderwertigen Sex. Das ist die Wahrheit. Hollywood zeigt etwas anderes. Aber ich sage Ihnen, das ist die Wahrheit. Alles ist besser, wenn es den richtigen Rahmen hat. Der Zug kommt schneller zum Ziel, wenn er auf dem Gleis fährt. Aber ich will frei sein! Dann kommen Sie eben nicht an. Wenn es auf dem Weg einen Berg gibt und man auf dem Gleis fährt, kommen Sie an einen Tunnel. So kommt man viel schneller und bequemer an. Man kann sich einfach hinlegen und ruhen. Amen. Gottes Wege sind immer die besten. Der Teufel will nicht, dass Sie das wissen. Stimmt es, dass es mit der Welt abwärts geht? Ich denke, dass der Negativismus in unseren Geist kriechen kann. Und dann schauen wir unsere Kinder an und denken, gibt es überhaupt Hoffnung für sie? Ja, die gibt es. Und deswegen möchte ich Ihnen ein paar Zeugnisse vorlesen, wenn es der Herr zulässt. Das erste ist von einem jungen Mann. Er ist einfach ein Jugendlicher, ein junger Mensch. Er schreibt, das ist aus Kamerun, ich war süchtig nach Masturbation. Als ich nach diesem Zeugnis gefragt habe, hat mich jemand gefragt, Pastor, darf man dieses Wort benutzen? Ich sagte, warum sollten wir es nicht benutzen? Viele junge Leute benutzen es, zumindest vor sich selbst. Sie wissen, was es heißt. Wenn wir es schönreden, finden sie keine Hoffnung. Dann finden Sie keine Antwort. Wo gibt es noch einen besseren Ort dafür als eine Gemeinde? Wenn es Sie stört, gehen Sie in die Kinderstunde. Machen wir uns nichts vor. Ich war süchtig. Hören Sie zu, das zeigt das wahre Leben und wie man frei wird. Ich war seit der Mittelschule süchtig nach Masturbation. Ich fühlte mich dabei immer schuldig. Ich habe versucht, keine erotischen Filme mehr zu schauen, um davon freizukommen, und habe Hilfe gesucht, indem ich mit anderen darüber geredet habe. Aber es nützte nichts. Irgendwann habe ich sogar angefangen, Pornos zu schauen. Ich fühlte mich verdammt und unwürdig, in Gottes Gegenwart zu kommen. Ich wollte nicht mehr beten und hatte keine Kraft, um mich aus der Sucht zu befreien. Eines Tages zeigte mir ein Freund die Predigten von Pastor Joseph Prince auf YouTube. Daraufhin suchte ich die Website von Joseph Prince Ministries und abonnierte den täglichen Input. Ich habe auch viele Artikel und Berichte darüber gelesen, wie Menschen durch das Evangelium der Gnade befreit worden sind. Das sind junge Leute, vergessen Sie das nicht. Die Lehre der Gnade brachte mich zum Staunen. Ich begann zu verstehen, wie gerecht ich in Christus bin. Das ist immer der Punkt, an dem sich alles verändert. Der Dreh- und Angelpunkt ist die Erkenntnis der Gerechtigkeit, also das Evangelium. Und das wird so oft angegriffen. Viele Prediger von heute verstehen nicht, was der Kern des Evangeliums ist. Nämlich, dass Gott uns gerecht spricht, und zwar unabhängig von unseren Werken, durch das, was Christus getan hat. Hören Sie, Freunde. Und dieser junge Mann hat das entdeckt. Ich begann zu verstehen, wie gerecht ich in Jesus bin. Schauen wir einmal, was diese Erkenntnis bewirkt hat. Ich fühlte, wie eine schwere Last von meinen Schultern fiel. Doch ein paar Monate später geriet ich wieder in den Sog von Pornografie und Masturbation. Ich war enttäuscht über mich selbst. Doch bald lernte ich, dass das Bekenntnis, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus, keine Zauberformel ist. Ich musste verstehen, hören Sie genau zu, ich musste verstehen und wirklich in meinem Herzen glauben, dass ich die Gerechtigkeit Gottes in Christus bin. Ich habe weiterhin Predigten über Gnade gehört und mich auf die Gnade Gottes in meinem Leben konzentriert und wurde schließlich ohne Anstrengung frei von Pornografie und Masturbation. Ob die jungen Leute zu Ihnen als Eltern oder Lehrer kommen und es Ihnen erzählen oder nicht, ist eigentlich nicht wichtig. Viele von denen, die gefangen sind, wissen, dass sie aus eigener Kraft nicht mehr aufhören können, geschweige denn ohne große Anstrengung. Aber hier ist etwas Erstaunliches geschehen. Seitdem habe ich unverdiente Gunst im Studium erfahren. Ich habe nicht nur meine Prüfungen bestanden, nein, Gott hat sogar meine Erwartungen übertroffen und mir gute Noten geschenkt. Ich weiß nun, dass mein Papa Gott mich liebt und bin so dankbar dafür. Ich bin sicher, dass die beste Zeit meines Lebens noch vor mir liegt. Danke, Pastor Prince, dass Sie das Evangelium der Gnade predigen. Amen. One more. Noch eines. Wieder ein junger Mensch. Ich bin 15 Jahre alt. Das ist aus den USA, aus Florida. Ich bin 15 Jahre alt und war die letzten 4 Jahre, wie alt war er da? 11? Ich war die letzten 4 Jahre pornosüchtig. Einige von Ihnen schockiert das. Die fangen so früh an, sogar noch früher. Was ist die Antwort für die Welt von heute? Was ist die Antwort? Man hat herausgefunden, dass viele Massenmörder früher pornosüchtig waren. Es macht einen gewalttätig. Das ist immer die Folge. Wenn ein Mann Pornos schaut, wird er seiner Frau gegenüber gewalttätig, ob mit Worten oder anderweitig. Er denkt, dass es an dem liegt, was sie gesagt oder getan hat. Aber eigentlich ist es die Schuld und Verdammnis, die in seinem Inneren brodelt. Und diese Verdammnis müssen Sie loswerden, hören Sie? Denn Verdammnis tötet. Und Jesus Christus ist gekommen und hat die Sünde mit seinem Körper weggenommen, damit Sie frei sein können. Amen. Aber nicht allein das, es verändert auch Ihre Identität. Sie sind kein schmutziger, sündiger Mensch mehr, sondern die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. In den Augen Gottes sind Sie rein, heilig und schuldlos. Ach, jetzt predige ich schon wieder. Also, ich bin 15 Jahre alt und war die letzten 4 Jahre pornosüchtig. Ich kannte Jesus damals noch nicht und die Sucht ruinierte mein Leben. Ich dachte, ich könnte irgendwann davon frei werden, aber schließlich fiel ich in eine tiefe Depression und in meinem Leben lief nichts mehr rund. Wer sagt, den jungen Leuten sei alles egal? Ihm ist es nicht egal. Er ist noch so jung und schon depressiv. Ich versuchte durch Sport, Freunde, Videospiele und Pornos Freude zu finden. Ich kümmerte mich nicht mehr um die Schule und niemand wollte mit mir zu tun haben. Die Sünde machte mich rebellisch und unausstehlich. Ich war voller Angst und wurde immer depressiver. Eines Tages zeigte mir meine Mutter die Predigten von Pastor Joseph Prince. Ich fing an, sie zu schauen und mehr über die Macht des richtigen Glaubens zu erfahren. Aber irgendwann hörte ich wieder damit auf. Ich las nicht mehr in der Bibel, betete nicht mehr und lebte wieder wie vorher. Ich fühlte mich elend. Ich beschloss, mein Leben Jesus zu geben. Aber ich versuchte immer noch, mich aus eigener Kraft zu ändern. Das ist immer das größte Problem. Das Gegenteil des Evangeliums der Gnade sind unsere Werke. Je mehr wir uns anstrengen und je mehr wir tun, desto schlimmer wird es. Amen. Denn damit sagen sie im Grunde, ich kann das allein, ich brauche Jesus nicht. Er schreibt, ich versuchte mich von allem zu trennen, das mich zum Sündigen verführte. Aber ich konnte die Gedanken nicht auslöschen, die in meinem Kopf herumspukten. So wurde ich wieder rückfällig. Eines Abends im Urlaub sündigte ich wieder. Ich fühlte mich so elend. Selbstmordgedanken plagten mich. Mit 15 Jahren. Selbstmordgedanken plagten mich. Ich war ganz unten. Doch Jesus war trotzdem noch bei mir. Später an diesem Abend fühlte ich mich gedrängt, wieder einmal eine Predigt von Pastor Prince zu hören. Ich stieß auf eine Predigt, in der es darum geht, dass Jesus all meine Verdammnis am Kreuz auf sich genommen hat. Auf einmal waren Scham und Schuld verschwunden. Stattdessen erfüllten mich Gedanken über Jesus, der am Kreuz all meine Sünden weggenommen hat. Ist das alles? Leben wir weiter in der Sünde, wenn die Verdammnis weg ist und wir sehen, wie wunderbar Jesus unsere Sünden weggenommen hat? Schauen wir, was passiert. Die Predigt zeigte mir, dass Jesus unser Sündopfer ist und dass unsere Sünden nun für immer ausgelöscht sind, weil Jesus unsere ganze Strafe auf sich nahm. Jesus hat eine echte Veränderung in meinem Leben bewirkt. Nun verlasse ich mich nicht mehr auf meine Kraft, um von meiner Sucht loszukommen, sondern darauf, dass Jesus meine Sucht am Kreuz schon besiegt hat. Wenn ich jetzt aufwache, habe ich nicht mehr den Wunsch, hören Sie zu, habe ich nicht mehr den Wunsch, Pornos zu schauen. Jesus hat mein Leben in Freude verwandelt. Jesus sei Lob und Ehre. Sehen Sie, echte Befreiung ist nicht, dass Sie etwas noch wollen, aber nur nicht mehr tun. Echte Befreiung ist, dass sogar der Wunsch danach weg ist. Amen, Gemeinde. Preist Gott. Preist Gott. Halleluja. Noch eins? Rufen Sie ja. Vielleicht sagen Sie, aber Pastor Prince, wir sind erwachsen. Diese jungen Leute probieren eben ihren Körper aus. Wir verstehen das. Ihre Hormone spielen verrückt und so weiter. Woher wissen Sie das? Kennen Sie solche Versuchungen? Das hier ist von einer Schwester aus Los Angeles, USA. Mein Mann und ich, das kommt also von einem Ehepaar, mein Mann und ich sind seit 10 Jahren verheiratet. Wir haben 3 wunderbare Söhne, 6, 3 und 1 Jahr alt. Ich wurde im Glauben, in der Liebe zu Jesus und im Leben nach Gottes Maßstäben erzogen. Ich gab mein Bestes, um alles zu erfüllen, aber ich hatte immer das Gefühl, dass Gott noch mehr für mich bereithält. Als ich mit unserem 3. Sohn schwanger war, lernte ich die Predigten von Pastor Joseph Prince kennen. Die Botschaft von Gottes Gnade fand sofort Widerhall in meinem Geist. Ich fühlte mich lebendiger und voller Hoffnung und Freude. Doch 6 Tage nach der Geburt unseres 3. Sohnes fand ich heraus, dass mein Mann pornosüchtig war und mir untreu gewesen ist. Was für ein Schlag. Sie entdeckte meine Predigten also kurz bevor sie herausfand, was ihr Mann getan hatte. Zeigt das nicht Gottes Fürsorge und wie er sie liebt? Gott sei Dank war Jesus bei uns, bewahrte uns und hielt uns mit seiner unendlichen Liebe umfangen. Wir fingen an, gemeinsam die Sendungen von Pastor Prince zu schauen und zusammen in der Bibel zu lesen und zu beten. Wir lasen auch das Buch Die Kraft des richtigen Glaubens. All das hat uns geholfen, die Vergebung und Heilung anzunehmen, die unser wunderbarer Gott für uns bereithält. Unsere Familie ist jetzt viel enger verbunden und wir sind weniger gestresst. Durch Gottes Liebe wurde mein Mann sofort frei von seiner Sucht und wird jeden Tag ein großartigerer Ehemann und Vater. Wir betrachten uns als Gerechtigkeit Gottes in Christus. Das ist wieder der Schlüssel. Und haben die Wahrheit erkannt, dass die Sünde keine Macht mehr über uns hat. Die Predigten von Pastor Prince haben mir geholfen zu erkennen, dass Gott mich viel mehr liebt, als ich je gedacht oder erwartet hätte. Und die Erkenntnis, dass Gott auch meinen Mann mit derselben großen Liebe liebt wie mich und ihm dieselbe unverdiente Gunst schenkt wie mir, hat es mir leichter gemacht, ihm auch zu vergeben und ihn zu lieben. Haben Sie das gehört?